Berliner Gründer Podcast. Hört man mich? Ja. Also, ich versuche mal so einen Rundumschlag zu machen. Was muss man so als Gründerin, Gründer beachten? Man hat ja sonst immer so Spezialthemen vor sich, auch bei dieser Veranstaltung, das ist völlig richtig. Und ich dachte, ich mache mal ein Angebot so rundherum. Sie sehen, ich bin schon eine Weile dabei. Ich habe 1985 gegründet mit einem Ding, was heißt Tee-Kampagne. Wir sind nach kurzer Zeit weltweit der Größte gewesen auf unserem Gebiet, aber wir haben uns beschränkt. Das war damals ungewöhnlich. Damals sagten alle Wachstum, Wachstum und schnell und ganz groß werden. Wir sind immer noch relativ klein, aber auf unserem kleinen Gebiet die Größten. Das ist ja auch eine angenehme Sache. Ich denke immer, nach der 5. oder 10. Million ist die nächste Million nicht mehr so wirklich interessant. Und da fängt es dann an, auch das eigene Leben und die eigene Gesundheit zu ruinieren. Also heute darf man ja über Beschränkungen ein bisschen sprechen. Früher war das ganz unangesagt. In Silicon Valley ist es immer noch unangesagt. Aber ich finde, wir kommen allmählich in ein Umfeld und in eine Denke, die sagt, dieser Planet ist eben begrenzt und Begrenzung ist auch Teil unserer eigenen Aktivitäten. Und Begrenzung hat auch was mit eigener Gesundheit und geglücktem Leben zu tun. Letztlich geht es ja nicht darum, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist, sondern ein Ziel höher ist ja geglücktes Leben. Und ich kenne auch viele Leute, die mit ihrem Unternehmen ihr Leben ruiniert haben, und das wollen wir doch nicht. So, das mal so als Einleitung. Und also ich versuche aus der Sicht des Gründers, der Gründerin zu argumentieren, nicht Wirtschaftsstandort Deutschland, da ist natürlich Gründen was Wichtiges, oder jetzt auch Thema Hightech, künstliche Intelligenz, wichtiges Thema, aber das hören Sie woanders und gehen wir mal ans Gründen. Gründen kann der Himmel sein, aber es kann auch die Hölle sein. Und fangen wir mal mit der Hölle an und arbeiten uns dann langsam zum Himmel vor. Die Hölle deswegen, weil nach Statistik, und ich glaube, die ist an der Stelle ziemlich glaubwürdig, scheitern 80% aller Gründungen. 80%. Es gibt Leute, die sagen, die Statistik und so. Ich war kürzlich in Tel Aviv. Israel hat eine ausgesprochen vitale, vibrierende Gründerszene. Und die sagen, 80% ist falsch. 90%. 90%. So, also 80% heißt ja, sie treten mit einer Wahrscheinlichkeit an, die massiv gegen sie ist. Also russisch Roulette. Wissen Sie, da ist eine von 6 Patronen scharf, ist ja eine harmlose Veranstaltung im Vergleich zu Gründen. Beim Gründen sind 4 von 5 Patronen scharf. So, deswegen, was macht eine Gründung erfolgreich? Wie komme ich hin, dass ich unter diesen 20% bin? Oder noch besser, wie kriegen wir eine Kultur des Unternehmerischen hin, die diese 80% verringert? So eine plausible Größenordnung wäre, 80% sind erfolgreich und 20% scheitern. Das würde mir einleuchten. Also mal eine steile These gewagt, wenn 80% scheitern, dann ist auch irgendwas falsch an der Art, wie wir gründen. Dann ist etwas falsch in unserem Narrativ über Gründen. Narrativ ist ja ein schönes neues Wort, gefällt mir auch. Und das Thema Gründen ist voll mit Narrativen, leider Gottes auch vielen falschen Narrativen. So, gehen wir mal der Reihe nach vor. Und ich versuche so möglichst alle Themen zu streifen. Das eine ist eine Grundentscheidung. Versuche ich viel Geld von außen aufzutreiben oder versuche ich mich erstmal zu beschränken? Das muss jeder für sich entscheiden. Der Nachteil, sehr früh andere Kapitalgeber aufzunehmen, ist, dass sie nicht mehr eigene Herrin, eigener Herr im Haus sind. Das ist ein ziemlicher Nachteil. Nicht nur, dass ihnen Leute reinreden, sondern ihre eigene Gründung ist ja sowas doch sehr Eigenes oder hoffentlich sehr Eigenes, wo ihre eigenen Stärken drin liegen, ihre eigene Fantasie drin liegt, ihr eigenes, was wollen sie mit ihrem Leben erreichen, was wollen sie anderen Menschen geben, worauf wollen sie stolz sein später mal in ihrem Leben, was wollen sie ihren Enkeln erzählen, was sie da gemacht haben. Also es hat was sehr mit ihnen selber zu tun. Und das bringen sie nicht auf Papier. Sie können zwar, so gut sie können, das in ein 10, 15, 30 Seiten Papier niederschreiben, aber es ist nicht wirklich das, was bei ihnen im Hinterkopf in ihrer eigenen Energie sitzt. Und sie brauchen viel Energie. Sie brauchen sehr viel Energie. Sie brauchen ihre gesamte Energie, um gegen diese 80% Wahrscheinlichkeit sich erfolgreich durchzusetzen. Da brauchen sie alle ihre Energie. Das heißt, sie müssen schon hinter ihrer Gründung stehen. Oder anders ausgedrückt, ihre Gründung muss stimmig zu ihrer Person sein. So, und jetzt nehmen sie andere Leute rein. Die haben andere Erfahrungen, das ist auch ihr gutes Recht. Die haben oft mehr Praxiserfahrung als sie. Sie sind jung, diese Kapitalgeber sagen, ich habe selber gegründet. Ich sage ihnen, so müssen sie das machen. Völlig falsch, wie sie vorgehen. Ich habe das erfolgreich gemacht. Ich bin Marketing-Experte, ich bin Finanzierungsexperte, ich bin Management-Experte. Wer sind Sie denn? Ich helfe Ihnen. Dann knirscht das. Erst versuchen sie argumentativ was dagegen zu sagen. Oft ist der andere argumentativ besser. Und sie spüren, irgendetwas gefällt ihnen nicht an den Vorschlägen. Die Intuition ist ja besser als der Verstand. Die Intuition ist ein Computer, der viel mehr Daten verarbeitet und Beobachtungen verarbeitet als ihr Verstand. Und ihre Intuition sagt, irgendwie gefällt mir das nicht. Auch dieses, ist mir der andere sympathisch oder nicht, ist ja in der Zehntelsekunde Intuition. Und meistens richtig, nicht immer, aber meistens richtig. Und dieses stimmig zur Person ist ganz wichtig. Deswegen meine Empfehlung, Lean Entrepreneurship. Das ist ja auch ein guter Ansatz, Eric Ries und andere. Also starten Sie möglichst mit Ihren eigenen Mitteln, starten Sie, solange es geht, meine Empfehlung, solange es geht, ohne Fremdkapital, ohne Kapital, das Ihnen reinredet. Manchmal haben Sie Glück und Sie finden Kapital, das Ihnen nicht reinredet, das ist wichtig. Aber noch besser ist es, selber die eigene Unabhängigkeit zu bewahren. Und dazu gehört Lean Entrepreneurship. Und was sagt Lean Entrepreneurship? Er sagt im Kern, die eigene Idee so weit vorantreiben, dass man zeigen kann, das ist erfolgreich. Ich habe Kunden, ich habe Umsätze, ich habe zumindest eine schwarze Null. Und später mit mehr Umsatz kriege ich auch ordentlich eine Marge für mich. Wenn Sie so weit sind, dass Sie zeigen können, Ihr Geschäftsmodell stimmt, das ist erfolgreich, dann haben Sie auch eine ganz andere Verhandlungsbasis gegenüber Kapitalgebern, als wenn Sie nur ein Blatt Papier haben, genannt Businessplan und schöne Ideen und sind ein tolles Team und können sich gut darstellen und machen einen guten Pitch. Ja, also mein Plädoyer aus meiner Erfahrung sagt, es hat Vorteile, wenn man Lean gründet und wenn man möglichst weit versucht, im Start so weit zu kommen, dass man eine Verhandlungsposition hat und nicht nur so eine Art Bittsteller ist. Gucken wir mal der Reihe nach. Das ist ein schöner Satz, der gehört auch zum Lean-Management. Am Anfang halten Sie es so einfach wie möglich. Das ist ein General Empfehlung. Warum? Komplexität ist gefährlich. Komplexität, vor allem wenn Sie als Gründerin, Gründer noch nicht so viel Erfahrung haben, machen Sie natürlich viele Fehler. Und das ist schade. Die könnte man vermeiden, wenn man einfach gründet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe kürzlich ein Referat gehört von einer Frau, die macht ein Social Entrepreneurship, wo sie schlicht einsammelt, Produkte, die haben das falsche Etikett oder die sind mit der falschen Farbe oder der Verschluss ist falsch. Wenn ich es richtig erinnere, allein 7 Milliarden im Jahr nur in Deutschland an Produkten, die an so kleinen Fehlern passiert sind. Also sie haben 15 verschiedene Sorten und einer hat das Etikett verwechselt. Ja, sehr teuer, sehr teuer. Packung aufreißen, neu verpacken, dann ist das Ding schon ein bisschen älter und. Also viele Fehler. Einfachheit ist ein gutes Prinzip. Später, wenn Sie erfolgreich sind, dann können Sie ausweiten. Dann haben Sie professionelle Leute, dann haben Sie irgendwelche Einrichtungen, wo bessere Kontrollen sind. Dann passieren die Fehler nicht mehr so häufig. Aber am Anfang passieren Fehler, weil Sie oft auch mit Leuten arbeiten, die noch nicht wirklich professionell sind, weil dafür sind sie preiswert und das ist immer verlockend, da komme ich noch drauf. So, also das erstmal so als Generalpunkt. Ich habe natürlich eine Menge erlebt mit Gründungen, das ist ja klar, wenn man länger dabei ist. Und das Problem mit den Gründergeschichten, so spannend die sind und es ist immer eindrucksvoll zu erleben, wie hat das jemand gepackt? Aber es sind Geschichten, die sehr individuell auf den Gründer oder die Gründerin zugeschnitten sind. Das ist seine Geschichte. Und beim Gründen gibt es unendlich viele Geschichten. Im Grunde genommen so viele Geschichten, wie es Gründer gibt, wie es verschiedene Produkte gibt, wie es verschiedene Umfelder von Markt gibt. Jede Gründung ist anders. Und wenn man dann irgendwas empfehlen will, dann muss man gucken, kann man was vor die Klammer ziehen? Gibt es Dinge, die nicht nur individuell sind, sondern die man vor die Klammer ziehen kann? Und das versuche ich. Gehen wir mal die Erfolgsfaktoren der Reihe nach durch. Team. Ja, manche sagen, Team ist überhaupt das Wichtigste. Ja, kann sein. Bei Team muss man so ein bisschen aufpassen. Das eine ist, Team ist am Anfang immer ganz großartig. Ich sage immer, Teams haben einen Honeymoon. Jeder, der allein gearbeitet hat und dann im Team arbeitet, am Anfang, großartig. Das ist wie ein Himmel. Das ist Honeymoon. Ja, und dann wissen wir, naja, mit dem Honeymoon, das hält so richtig nicht an. Warum? Weil die Menschen verschieden sind. Sie haben eine Richtung, wie sie ihr Unternehmen führen wollen, wo sie hinwollen. Andere haben eine andere Richtung. Andere haben andere Grunderfahrungen gemacht. Manche haben andere Grundüberzeugungen. Der eine ist sparsam, der andere ist mehr extrovertiert, der dritte macht irgendwas völlig anders. Also es ist ganz naheliegend, dass sie auf Dauer mit anderen Sichtweisen, anderen Interessen konfrontiert werden. Und dann fängt es an zu knirschen. So, das nächste ist, selbst wenn das Team wunderbar funktioniert, großartig, aber wem gehört was? Am Anfang sind sie alle gleich, wunderbar, ist auch ein schönes Erlebnis. Wir sind jetzt 3 oder 4 gleiche Personen, jeder hat seinen Bereich, der eine macht Finanzierung, der andere macht Management, der dritte hat die Idee eingebracht und so weiter. Auch das ist konfliktbeladen, am Anfang nicht, am Anfang ist ein schönes Gefühl. Aber später, der eine arbeitet von zu Hause, von den Ferien aus und weiß nicht so genau, arbeitet er wirklich oder nicht. Und man kann sehr verschiedener Ansicht sein, ob einer seinen Job erfüllt oder nicht. Kann man sich sehr darüber streiten. Man kann es auch nicht genau beurteilen. Der eine ist ein Genie und kann unter der Badewanne irgendwie das sich ausdenken und der andere muss einen geordneten Tagesablauf haben mit 9 Uhr am Schreibtisch. Beides ist richtig. Aber zu beurteilen, wer hat jetzt mehr gearbeitet, kann man leicht in Streit geraten. Also, das Nächste, nicht nur angucken, mit wem bin ich im Team, passe ich eigentlich zusammen, sondern Vorkehrungen treffen für den Fall, dass man sich nicht mehr so gut versteht. Das ist eigentlich naheliegend, aber das wissen Sie bei einer Ehe auch, am Anfang macht man nicht einen Ehevertrag, das ist irgendwie komisch. Das passt nicht so zu dem Verliebtsein, dass man jetzt zum Notar geht und festschreibt, wie ist das, wenn man sich trennt. Wenn man Glück hat, machen das die Eltern unauffällig so im Hintergrund. Aber ein anderes Thema. Aber hier ist es ein bisschen so, dass man schon überlegen sollte, will ich die Hauptperson sein in der Gründung? Und will ich nach meinem Gutdünken, und weil ich mir das überlegt habe oder weil ich ein klares Ziel vor Augen habe, das möchte ich auch nicht ändern, möchte ich das umsetzen? Wenn ja, dann bitte festschreiben. Im Englischen heißt es the lead entrepreneur. There's a management team, but somebody's the lead entrepreneur. Das ist gut. Also dieses lead entrepreneur, wenn Ihnen das wichtig ist, schreiben Sie das fest. Sagen Sie, und übrigens, sagen Sie es laut, aber schreiben Sie es auch fest. Schriftliche Notizen sind schon gut, auch ein wichtiger Punkt, weil hinterher ist die Erinnerung anders. Ich habe das doch damals gesagt. Nee, habe ich nicht gehört. Das war doch ganz anders. Es ist schon gut, so Protokolle zu machen, so mühselig ist das ist mit Bürokratie, aber ein bisschen aufzuschreiben. Aber natürlich auch beim Notar einen Vertrag zu machen, wem gehören welche Anteile, wer hat welches Mitspracherecht, Stimmrecht und so weiter. Kann der einfach an jemanden Fremden verkaufen oder nicht? Solche Sachen festschreiben. Also das zum Thema Team. Und ich habe eben auch nicht selten erlebt, dass sich Teams bitter zerstritten haben, dass Freundschaften dabei kaputt gingen, dass man sich dann vor Gericht getroffen hat. Ja, selbst dass Companies kaputt gingen an dem Streit. Paper C, Company mit einem eigentlich sehr guten Konzept. Muss man eigentlich noch in die Bibliothek gehen? Kann man sich das nicht alles auf den Computer holen? Und kann man nicht zitieren in einer Weise, dass die Software weiß, wie ein korrektes Zitat ist und auch überprüft, habe ich denn alles korrekt zitiert? Eigentlich ein sehr gutes Konzept, wirklich überzeugend, ist kaputt gegangen, weil sich die Leute total zerstritten haben und weil auch zu viele Köche dabei waren. Und zum Schluss, ja, ging kaputt. Da habe ich ein paar Beispiele dazu. Also das zum Thema Team. Management. Klar, also gutes Management ist ganz wichtig, ist überhaupt keine Frage. Die Frage muss man anders stellen. Sind Sie als Gründerin und Gründer ein guter Manager? Das ist die Frage. Wenn Sie das sind, wunderbar, haben Sie Glück. Die meisten sind es nicht. Und ich kann Ihnen auch erklären, warum. Gründen und ein Unternehmen zu leiten, also Leadership, ist etwas anderes als Management. Da werden die Kollegen von der BWL kommen und sagen, ist doch Quatsch, zum Management gehört natürlich auch Leadership. Ja, klar kann man das so definieren im Buch. Aber wie ist es denn in der Praxis? Es sind zwei verschiedene Dinge. Leadership ist den Horizont im Auge haben, auch ein Stück weit Vision haben, offene Augen haben, was passiert denn so, was geht denn ringsum vor? Konkurrenz, neue Technologien, wie kann ich darauf reagieren? Lesen, viele Menschen treffen, zu den richtigen Tagungen gehen. Das ist Leadership. Was ist Management? Management ist den Laden organisieren. 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden manchmal. Den Laden organisieren, die Mitarbeiter organisieren. Und organisieren heißt Ordnung schaffen, Ordnung halten, Routinen schaffen. Nicht jeder ist jeden Tag kreativ. Sie brauchen auch Mitarbeiter, die sich einfach an Routinen halten und Sachen korrekt erledigen. Und das muss man organisieren und managen. Dieser Teil von Management, der erheblich ist, das ist dann leicht der Alltag. Der ist das exakte Gegenteil, kann man sagen, von Leadership. Leadership ist den Horizont im Auge haben. Management ist 8 Stunden im Büro oder wie immer Sie es organisieren, sitzen, stehen, laufen und diese Tagesprobleme, das Tagesgeschäft organisieren. Das ist etwas anderes wie Leadership. Und wenn Sie jetzt gucken, es gibt ein paar seltene Menschen, die können beides. Die sind aber nach meiner Erfahrung oder auch das, was ich so höre, ausgesprochen selten. Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie jemand sind, der beides kann. Leadership und Management. Sondern gehen Sie davon aus, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Sie als Gründerin, Gründer müssen Leader sein. Leadership, den Horizont im Auge haben. Frühzeitig reagieren. Neue Technologie. Wenn Sie nicht aufpassen, sind Sie weg vom Fenster. Und gerade dann, wenn Sie sagen, ach so, ich kann zwar organisieren, aber so wirklich guter Manager und jetzt die ganze Zeit da meine Leute da organisieren, ist nicht so mein Ding. Großartig, entscheiden Sie sich dafür und holen Sie sich einen guten Manager. Management kann man lernen. Diese Masters of Business Administration, die sind einigermaßen also fit. Die haben bestimmte Regeln gelernt, die haben bestimmte Verfahren gelernt. Ja, geben Sie es ab. Wenn Sie selber nicht machen wollen, geben Sie es ab. Versuchen Sie nicht, beides zu machen, wenn Sie es nicht können. Und wie gesagt, das hat sehr verschiedene Elemente, die überhaupt nicht zusammenpassen. Finanzierung. Klar, viel Geld, ist viel Kohle, ist viel Energie, da kann man viel mitmachen. Da kann man gute Leute einstellen, da kann man eine große Werbekampagne machen für sein neues Produkt. Aber es hat auch den Nachteil, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Da muss man ein bisschen balancieren. Wie weit will ich meine Unabhängigkeit aufgeben und was kriege ich dafür und brauche ich es wirklich? Und ist der Zeitpunkt intelligent? Ich poche vor allem auf den Zeitpunkt. Ja, irgendwann, wenn man skalieren will, braucht man Geld. Wenn man das selber nicht hat, wenn die Familie, die Freunde das nicht aufbringen wollen, dann braucht man Geld, keine Frage. Aber der Zeitpunkt, also ich würde immer so weit wie möglich hinausschieben, weil Ihre Verhandlungsposition mit jedem Kunden, den Sie neu gewinnen, besser wird, als wenn Sie nur sozusagen von der Idee leben. Ja, kommen wir zu dem, was eigentlich das Element ist, dass Sie als junger Mensch am besten können, nämlich Ideen, die die anderen noch nicht hatten. Innovative Unternehmensgründung. Wenn Sie das machen, was alle anderen schon machen, haben Sie die Nachteile auf Ihrer Seite. Noch ein Friseurladen, noch eine Boutique, noch einen Copyshop, solche Sachen. Die anderen haben schon Kunden, die sind eingeführt. Sie kennt kein Mensch, niemand hat auf Sie gewartet. Niemand nimmt Sie am Anfang wahr, weil es dauert immer eine Weile, bis man so wirklich irgendwie wahrgenommen wird. Und gerade wenn Sie nicht viel Geld haben, haben Sie wahrscheinlich keine großen Mittel für Marketing und Werbung. Also da haben Sie schlechte Karten. Da sind die 80% Ihnen schon fast auf die Stirn geschrieben. In dem Umfeld, wo ich wohne, hat es im Radius von vielleicht 500 Meter 6 oder 7 Friseure. Also, und ich sehe immer noch neue, die kommen, oder neue Läden, die das machen, was die anderen auch machen. Es ist schon hilfreich, wenn Sie etwas Innovatives haben. Wenn Sie an einer Stelle wenigstens, besser noch an 2 oder 3, herausstechen, das führt natürlich auch zu mehr Aufmerksamkeit. Also wenn Sie jemanden eine Puppe ins Schaufenster hängen als Friseur, wo oben die Beine hängen und unten die Haare und ab und zu mal schnapp machen mit einer Heckenschere und sagen, Haircut für 50 Cent, dann haben Sie so ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann ist es zumindest ein Gesprächsthema. Es ist ja nicht so schwer, sich ein bisschen solche Sachen einfallen zu lassen. Aber ich würde sagen, gucken Sie lieber, was man innovativ machen kann. Lassen Sie sich nicht abschrecken, dass innovativ immer heißt Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, irgendeine verrückte neue Hardware oder das nächste iPhone. Es gibt auch ganz einfache Sachen. Ich wundere mich sogar, dass wir nicht viel Common-Sense-Sachen erleben. Also nehmen Sie mal ein Beispiel. Sie wissen alle, die meisten von uns bewegen sich zu wenig. Hier sind erstaunlich viel schlanke Menschen, aber normalerweise, Sie wissen, ungefähr 40-50% in unserer Gesellschaft, in den USA noch mehr, haben Übergewicht. Also Bewegung. Jeder Arzt, egal welcher Couleur, sagt Bewegung, Bewegung, Bewegung. Was machen wir? Zu wenig Bewegung. So, warum machen wir nicht etwas, dass man Parks nutzt und sagt, ich hier biete einen Kurs an im Park und denke mir ein bisschen Gymnastik aus. Müssen Sie nicht Sportlehrer sein, gucken Sie ins Internet, ist voll von solchen Sachen. So, machen Sie das, bieten Sie es an, ein Geschäftsbein. Also, Freitag 17 Uhr im Park, den müssen Sie nicht bezahlen, den müssen Sie nicht einrichten. Der ist schön, schöne Bäume, alles schon da im Park. Verkaufen Sie ein bisschen Kaffee, machen Sie den zu Hause, ohne teure Maschine, ein paar Liter mitbringen. Der Kaffee eine Mark, verdient einen Euro, verdienen Sie dran. Machen Sie noch ein paar mehr Sachen, also machen Sie ein paar mehr Kleidung. Wenn Sie herausgefunden haben, wo es gescheite Kleidung gibt, nicht nur bei Adidas teuer, sondern ein bisschen einfacher, aber genauso gut, also mit einfacherem Preis, machen Sie das. Dann haben Sie schon mal 2, 3, vielleicht 4 Geschäftsbeine. Das ist ein Thema, das wird auch immer mehr. Und irgendwann, wenn wir dazu kommen, dass man die Rolltreppen nach der anderen Richtung laufen lässt, damit die Leute ein bisschen sich anstrengen müssen, die Rolltreppe hochzukommen. Es liegt auf der Hand. Übrigens, Sie wissen vielleicht, ich bin viel in Asien, da ist das selbstverständlich. Da sehen Sie in den Parks immer Leute, die solche Übungen machen, Gymnastik, Bewegung, allein schon Balance ist für ältere Menschen immer wichtiger. Auf einem Bein stehen, ein bisschen ausbalancieren, mit großen Bällen spielen. Dieses kann Ihnen jeder Arzt erklären. Müssen Sie überhaupt kein Experte sein, aber ich wundere mich, dass es nicht längst als vielfältiges Angebot gibt. Also Sie können auch mit ganz einfachen Sachen innovativ sein und eigentlich ein Thema beackern, das einen viel größeren Kundenkreis hat als das meiste Hightech. Ein wichtiger Punkt. Natürlich haben Sie einen Einfall und Einfälle gibt es viele. Das ist schön. Also ich empfehle immer, Einfälle aufzuschreiben und in so einen Karton zu tun oder an die Wand zu hängen und zu gucken, was kommt denn danach? Kann man aus dem Einfall ein gutes Geschäftsmodell machen? Es gibt im Englischen ein schönes Sprichwort, das heißt, things fall into place. Es kommt Ihnen vieles entgegen, vor allem wenn Sie Ihren Freunden und Bekannten von erzählen, sagen, du, da habe ich was gehört oder da habe ich einen kennengelernt oder weißt du schon, dort habe ich was gelesen. Also es sammelt sich dann und aus einem ersten Einfall kommen so schöne Bestandteile Ihres Geschäftsmodells wie von selber zusammen. Im Deutschen heißt es, kommt Zeit, kommt Rat. Das ist etwas, was Sie von selber, was Sie gar nichts machen müssen, brauchen Sie kein Geld, nichts. Und aushalten, dass eben der Einfall noch nicht reif ist. Ich komme immer mehr dazu, vom Gründen abzuraten und sagen, ja, ich weiß, jetzt haben Sie allen erzählt, Sie wollen gründen und die sagen dann, ja, warum, was ist es denn und wann kommst du denn endlich? Seien Sie taub auf diesem Ohr. Warten Sie, bis Sie das Gefühl haben, jetzt ist es soweit. Das spüren Sie im Bauch. Mich fragen immer Leute, woran merke ich denn, dass mein Konzept ausgereift ist? Ich sage, das spüren Sie in Ihrem Hintern, im Bauch und im Hintern. Nämlich, wenn es ausgereift ist, können Sie nicht mehr ruhig sitzen. Dann haben Sie das Gefühl, jetzt muss ich gründen. Jetzt habe ich alles, es kann nicht mehr schief gehen. Jetzt muss ich gründen. Also Sie spüren es in Ihrem Hintern. Und solange Sie noch Zweifel haben, gehen Sie den Zweifel nach. Ich weiß, da kriege ich immer einen riesen Widerspruch. Man muss doch machen, was machen und Erfahrung sammeln. Ich sage nicht, dass Sie trödeln sollen. Ich sage nicht, dass Sie Zeit verplempern sollen, dass Sie ewig nachdenken sollen und nie ins Machen kommen. Das meine ich nicht. Sondern nehmen Sie sich Zeit, arbeiten Sie an Ihrem Geschäftsmodell, aber nehmen Sie sich Zeit und warten Sie, bis es ausgereift ist. Ich spreche immer von Ideenkindern. Wenn mich Leute fragen, wie viele Kinder haben Sie, dann sage ich, es ist ja ungefähr 12. Aber eigentlich, man könnte auch sagen 50 oder 100. Ideenkinder. 12 so eigene Gründungen, aber noch ein Haufen, wo ich so irgendwie mit beteiligt war. Also es sind Ideenkinder und das dauert. Ein reales Kind dauert ja auch 9 Monate und dann ist es immer noch sehr abhängig und braucht eine Weile, bis es auf eigenen Beinen steht und braucht noch mal länger, bis es dann selbstständig ist. Das dauert. Also Sie brauchen diese Zeit. Lassen Sie sich nicht in so eine, jetzt wann gründest du denn endlich? Sagen Sie, gründe du doch, wenn du so. Die Ambiguität, das ist ein schönes Wort, Ambiguitätstoleranz ist wichtig. Das ist oft bei Oberschichtkindern besser vorhanden als bei anderen. Die sind eher so unter Druck und also nehmen Sie sich dieses Privileg, ein Stück weit ausreifen zu lassen. Das ist besser, als auf die Nase zu fallen. Denken Sie immer an die 80%. Da sollten Sie nicht drunter sein. Businessplan. Klar, oft brauchen Sie einen Businessplan, weil das verlangt wird vom Kreditinstitut oder Business Angel oder Förderinstitution. Also man braucht Businesspläne. Manche haben die Businesspläne im Kopf. Ich habe nie einen Businessplan geschrieben, aber ich hatte sowas wie Businessplan im Kopf. Und andere brauchen Businessplan vor Augen. Dieser Canvas, den Sie alle kennen, mein Vorredner, das ist den Businessplan visuell vor sich haben. Wenn man ein visuelles Gedächtnis hat, ist das genau das Richtige. Etwas, was beim Businessplan zu kurz kommt, ist, ein Businessplan ist nichts weiter als ein Bündel von Annahmen. Die erste Annahme heißt, mein Produkt oder meine Dienstleistung wird überhaupt nachgefragt. Das ist die erste Annahme. Das ist eine Annahme. Kann richtig sein, kann falsch sein. Die nächste Annahme ist, mein Preis trifft das, was die Menschen bereit sind zu bezahlen. Das ist eine Annahme. Kann richtig sein, kann falsch sein. Das Design meines Produkts ist eine Annahme, dass es so sein soll. Die Wege, wie ich mein Produkt vermarkte, ist eine Annahme. Bei Rewe gelistet sein. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass es zu Rewe gar nicht passt oder niemand zu Rewe geht, um ihr Produkt dort zu finden. Also das sind alles Annahmen. Und das ist wichtig. Ein Businessplan, nehmen Sie den Satz mit nach Hause. Ein Businessplan ist nichts weiter als ein Bündel von Annahmen. Und das Entscheidende ist nicht, dass Sie diese Annahmen auf Papier bringen. Die werden dadurch nicht besser. Sie werden sichtbarer, aber die Annahmen werden in der Qualität nicht besser. Denn immer noch Annahmen. So. Und wenn jemand begeistert ist von Ihrem Businessplan, schön, freue ich mich für Sie, aber die Annahmen werden auch dadurch nicht besser. Sondern die Annahmen sind etwas, da müssen Sie raus und müssen fragen, bist du bereit, hier, und zwar hier und jetzt, einen Kaufvertrag zu unterschreiben für mein Produkt? Jetzt werden Sie sagen, Herr Faltin, ich habe ja noch gar nicht gegründet, ich weiß ja noch gar nicht, ich bin ja noch beim Vorbereiten. Ja, ich weiß es. Das heißt, Sie müssen rausgehen und sagen, ich habe vor zu gründen und ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit reinbringen und deswegen will ich prüfen, ob ich Kunden finde und deswegen brauche ich Sie als Pionierkunden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich gründe. Das mache ich davon abhängig, ob ich viele Menschen wie Sie finde. Es kann sein, dass ich gründe, dann sind Sie mein Traum, dann sind Sie mein Engel und dann komme ich Ihnen entgegen und mache Ihnen ein besonders gutes Angebot und was immer Sie wollen. Also Sie leben ja von diesen Pionierkunden, die sind wirklich wichtig. Aber Sie müssen diese paradoxe Situation aushalten, zu sagen, ich brauche jetzt Kaufverträge, obwohl ich noch gar nicht gegründet habe. Das hörte sich früher verrückter an, als ich es jetzt so erzähle. Inzwischen gibt es einen Haufen Leute, auch Google Patch, Launch Patch sagt, ja, genau so muss man es machen. Rausgehen, als würden sie schon ihr Produkt haben und testen, die Annahmen testen. Also wirklich, Businessplan, nehmen Sie das mit nach Hause, ein Bündel von Annahmen. Und da kommen wir zum nächsten Thema, Proof of Concept. Also der Proof of Concept heißt testen, testen, testen. Und natürlich, da kommt Design Thinking ins Spiel, wenn Sie merken, na, es kommt nicht so toll an, dann müssen Sie halt entsprechend reagieren und sagen, das Produkt stimmt nicht, ich muss das Produkt verbessern oder, sorry, ich muss Abschied nehmen von diesem so wunderschönen Einfall und der Arbeit, die drin steckt, es hat keinen Sinn. Und das Gleiche gilt für den Preis, das gilt für die Darreichungsart, also das Design oder was immer Sie da sich ausgedacht haben. Das gilt natürlich auch für den Vermarktungsweg. Also viele Annahmen, die Sie alle prüfen müssen. Und das kommt beim Design Thinking am besten heraus, bei dieser Methode. Also immer wieder raus, verbessern, wieder raus, verbessern, wieder raus. Also diese Schleifen. Das kann man vom Design Thinking. Die Stärke des Design Thinking ist das Prototyping. Sie machen ein Papiermodell oder irgendwas, gehen raus und sagen, würden Sie das kaufen? Ja oder nein? Ja, vielleicht. Und was soll das kosten? Ein bisschen viel. Und was leistet das? Also, dann arbeiten, verbessern. Proof of Concept ist ein permanentes Verbessern. Iterativ optimieren. Das ist es nicht. Also ein Schiff und der Kapitän guckt und macht sich so Mutmaßungen über Jakob, ob das Schiff wohl schwimmt oder nicht. Das Schiff muss ins Wasser und das Schiff muss auch einen Sturm erleben, nicht nur bei schönem Wetter. Das ist ein bisschen Businessplan hier. Das ist auch schön, aber es braucht mehr, es braucht diesen Proof of Concept. Sie müssen raus und testen, testen, testen. Jetzt komme ich zum Thema Marketing. Ich nenne es absichtlich nicht Marketing, sondern ich nenne es Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, wie viel Geld bekomme ich für wie viel Aufmerksamkeit? Also, ich überlege, soll ich einen Flyer machen oder eine Anzeige schalten oder im Internet irgendwas machen? Was kostet das und wie viel kriege ich dafür? Und ich sage Ihnen dazu, alles, was es dazu konventionell gibt, ist relativ teuer. Da geht es richtig gleich ins Geld. Oft ist es so, das Produkt, das Sie herstellen, kostet gar nicht so viel. Das Vermarkten ist das Teure. Das Vermarkten ist dreimal so teuer als das Produkt oder fünfmal so teuer oder zehnmal so teuer. Und bei einem Parfum ist es 50-mal so teuer. Also das Marketing ist eigentlich das Teure und auch was sehr Zentrales. Klar, Sie wollen ja bekannt werden und Sie wollen Käufer finden und dazu müssen Sie sich irgendwie bemerkbar machen. Bevor Sie jetzt zu den Marketing-Spezialisten gehen und überlegen, wie mache ich konventionelles Marketing, ein paar Ideen von mir. Das ist so das Konventionelle. Da merken Sie schon, da müssen Sie dick ran, da müssen Sie viel Geld in die Hand nehmen, um da mitzuhalten. Das ist eigentlich das Marketing für die ganz Großen. Eine Marke aufbauen, die Marke pflegen, Image aufbauen, das Image pflegen, richtig teuer. Gibt es auch andere Wege? Das ist nochmal, nicht da. Also um da aufzufallen in diesem Feuerwerk, ist schon sehr schwer. Gibt es auch andere Wege. Einer davon ist der Richard Branson. Sie kennen, der macht immer auf sich aufmerksam, indem er irgendwelche verrückten Sachen macht. Wenn Sie das Bild mal genau angucken, also abgesehen davon, dass es ein Kitsch ist und natürlich bestimmte Klischees bedient, aber er ist ein Meister der Choreografie. Gucken Sie mal die Linien an, das stimmt alles. Das ist eine Komposition von Linienführung. Und er hat es verstanden, sich selber in einer Weise als Marketing. Also wenn man an seine Firmen denkt, ist der Richard Branson immer relativ nah dabei. Ich wollte ihn immer zu unserem Summit einladen und habe ihm einen Brief geschrieben und dachte, wie kann ich ihn denn für uns begeistern? Und habe geschrieben, Dear Mr. Branson, we urgently need you in Berlin. We would like to Branson the German economy. To Branson, also ich habe seinen Familiennamen zum Verb gemacht, to Branson the German economy, so ein bisschen mehr Leben reinbringen. Also nicht Siemens, Telekom, Volkswagen. Er ist schon ein bisschen moderner und ein bisschen mehr, spielt dieses Spektakel. Wir leben ja in einer Spektakelgesellschaft. Er spielt dieses Spektakel ganz gut und nicht so teuer, als würde jetzt diese Riesenplakate und Werbung machen. Aber gehen wir mal weiter. Wenn ich einen Nobelpreis für Marketing vergeben sollte, dann wäre er mein Kandidat. Egal, ob man ihn sympathisch findet oder nicht. Er hat es geschafft mit einem kleinen Verstoß gegen Normen. Also als er anfing, so vor 30 Jahren, 40 Jahren, als Mann einen Zopf zu haben, war damals völlig daneben. Richtig daneben. Heute überhaupt nicht mehr, aber damals war es daneben. Und noch schlimmer mit dem Fächer, also unmöglich, als Mann einen Fächer daneben. Aber er hat mit diesen zwei Sachen, Zopf und was kostet so ein Fächer, vielleicht 5 €, hat er eine Weltmarke aufgebaut. Ich frage immer, wer kann mir erklären, was das Besondere an der Mode von Karl Lagerfeld ist? Ich habe bis heute noch niemanden getroffen. Alle kennen Karl Lagerfeld, aber keiner kann erklären, warum er mit seiner Mode so. Ich glaube, auf die Mode kommt es gar nicht an. Er ist die Marke. Er ist die Aufmerksamkeit und die schönen Frauen, mit denen er sich umgibt. Und so ein bisschen geheimnisvoll. Er hatte lange einen Partner, wo man nicht wusste, ist das nun ein Mann oder eine Frau? Das war auch vor 20 Jahren noch ein Thema, heute nicht mehr. Und er hat immer so leichte Verstöße gegen Konventionen gespielt. Und das hat ihm auch Spaß gemacht. Das nimmt man ihm auch ab, dass er das ist, dass es nicht nur so ein Trick ist, so ein Marketing-Gimmick, sondern dass er das als Person, dieses schnorrige, irgendwie unangepasste, das passt zu ihm. So. Und das hat er dann im Laufe der Zeit ein bisschen modernisiert, auch sich selber auf den Arm nehmend. Versuchen Sie mal, also nicht jeder ist so extrovertiert veranlagt, aber versuchen Sie mal, ob Sie nicht auch über die eigene Person etwas machen können, was Aufmerksamkeit erzielt. Und da gibt es verschiedene Wege. Das ist eine, das ist der Johannes Gutmann, erfolgreicher Gründer. Die Hose, die er anhat, ist von seinem Vater oder Großvater. Die ist 92 Jahre alt, die Hose, die er trägt. Und dann nimmt man ihm ab, dass er ein grünes Gedankengut und Haltbarkeit und Nichtverschwendung. Ja, und er hat immer diese Hose an, das ist so sein Markenzeichen. Wie gesagt, über 90 Jahre alt. Das sind so Kleinigkeiten, aber da erzählt man darüber. Und natürlich jeder Journalist nimmt ein Bild von ihm und in jeder Story über ihn, können Sie sicher sein, kommt die Hose vor. Das ist ganz klar. Als ich die Teekampagne gegründet habe, war ich Kaffeetrinker. Tee fand ich ist aussichtsreich, aber getrunken selber habe ich Kaffee. Es gab keinen Journalisten, der damals über uns geschrieben hat, der nicht reingeschrieben hat. Und übrigens ist der Fall den Kaffeetrinker, der trinkt gar keinen Tee. Ja, scheinbar widersprüchlich. Aber es war so eine kleine Facette von Aufmerksamkeit. Also es gibt auch andere Wege des Marketing als diese ganz konventionellen, kapitalfressenden Teile. Wer in Berlin wohnt, kennt die zwei. Bei jeder Party fallen die auf. Wenn sie auf der Straße sind, bleiben die Leute stehen. Die haben nichts weiter gemacht, als sie irgendwann mal entschlossen, so aufzutreten. Das ist ein bisschen Karl Lagerfeld modernisiert, also auch für heute noch ein bisschen ungewöhnlich. Und ich glaube, der eine war Mann und ist Frau und die andere ist Frau, aber ist zum Mann vertiert. Es ist was Eigenes. Die brauchen jetzt nicht für ihre Auftritte werben, sondern sie sind der Auftritt. Sie sind das Marketing, wenn man so will. Also denken Sie dran, Marketing ist nicht das, was nur in den Marketing-Lehrbüchern steht. Man kann auch ein bisschen was Eigenes machen. Komme ich zu einem letzten ganz wichtigen Punkt. Sie müssen nicht alles selber machen. Für den Fall, dass Sie sagen, also ich muss jetzt mich in Buchhaltung arbeiten, in Finanzierung, in Marketing, ich muss lernen, Büro zu organisieren, ich muss das alles können und machen. Das ist von gestern, eigentlich sogar von vorgestern. Im Grunde genommen hat das Stichwort Arbeitsteilung erst so allmählich im Gründen Eingang gefunden. Jeder Mensch sagt natürlich Arbeitsteilung. Sie machen ja auch Arbeitsteilung. Sie basteln nicht ihre Zähne selber. Sie haben eine Autowerkstatt. Sie gehen irgendwo hin, wenn Sie den Kurs belegen wollen. Also dieses alles selber machen, der Selbstständige, der alles selber macht und das ständig, ein Totalverbot. Machen Sie das nicht. Natürlich ist es preiswerter, wenn Sie selber machen. Aber Sie machen es schlechter, Sie machen viele Fehler und Sie machen viele Fehler. Sie nutzen nicht das aus, was Arbeitsteilung Ihnen bietet. Das gucken wir ein bisschen genauer an. Ein Beispiel, Company, die ich mit meinem Assistenten zusammen gegründet habe. Viele von Ihnen werden das kennen. Fruchtsaft, wenn Sie hinten drauf gucken, ist in der Regel, wenn es nicht Direktsaft ist, Fruchtsaftkonzentrat gemischt mit Wasser und meistens noch so ein Haltbarkeitsstoff drin, oft versteckt als Vitamin C, aber sind immer die drei Bestandteile. Konzentrat, Fruchtsaftkonzentrat, Wasser und irgendeine Art von Haltbarmachung. So. Und die Idee war, kann man nicht selber sich den Fruchtsaft herstellen, statt das viele Wasser zu bezahlen und das da Wasser nach Hause zu schleppen und die Verpackung und alles das ist auch nicht sehr ökologisch. Also Fruchtsaftkonzentrat verkaufen. Und jeder mischte sich zu Hause mit dem Wasserhahn. Das hat ökologisch einen riesigen Vorteil. Leitungswasser im Vergleich zu dem Flaschenwasser, das Sie kaufen, hat einen sage und schreibe ökologischen Einsparfaktor von 600. 600, das ist eine Menge, das macht was her. 600. So, also Fruchtsaftkonzentrat kaufen und zu Hause mit Wasser mischen. Woraus besteht die Company? Stellen wir das Fruchtsaftkonzentrat her? Um Gottes Willen, nein. Müssten wir viel Material anschaffen, pressen und Halle, wo das stattfindet, kann man natürlich kaufen. Also von außen holen. Abpacken muss man nicht selber. Es muss auch keimfrei abgepackt werden. Also eine Verpackung sich denken und keimfrei abfüllen lassen. Das eigene Büro muss nicht sein. Ehemaliger Student von mir hat E-Büro gegründet, hoch erfolgreich. Wenn Sie ein Büro einrichten, kostet schon mal Geld, die Miete, Ausstattung. Dann stellen Sie eine Sekretärin ein, machen Sie schon die ersten Fehler. Dann müssen Sie die bezahlen, obwohl Sie noch gar nicht viel Kunden haben. Also machen Sie jedenfalls am Anfang ein virtuelles Büro, ist ein Zehntel so teuer als ein reales. Und wenn Sie dann mehr Kunden haben, können Sie immer noch Ihr eigenes Büro einrichten. So, also Büro machen wir auch nicht. Business Administration macht die Projektwerkstatt bei dieser Company. Also wir haben die Business Administration, Aufträge gehen rein, Aufträge werden abgearbeitet, haben wir abgegeben. Und zum Schluss noch die Logistik haben wir natürlich auch abgegeben. Das ist eine Company, die besteht zu 100% aus Komponenten. Wir haben ein Problem, wenn ein Journalist kommt und sagt, ich würde Sie gerne in Ihrer Company interviewen. Wo ist denn die Company? Company ist nicht da. Wir können bei Raphael Kugel, der das managed oder gemanagt hat, inzwischen haben wir es abgegeben, den kann man in der Küche treffen oder in einem Restaurant oder irgendwo, aber die Company gibt es nicht, sondern lauter Komponenten. Die Company ist hier im Kopf, die Idee, ausgearbeitet und umgesetzt mit Komponenten. Weil immer gesagt wird, die Umsetzung ist das Entscheidende. Ja, können Sie selber machen, als Anfängerin, Anfänger mit vielen Fehlern und natürlich wahnsinniger Überlastung, wenn Sie alles selber machen. Denken Sie an dieses, selbstständig heißt, alles selber machen und das ständig und mit Komponenten arbeiten. Und das hat große Vorteile, diese Komponenten. Sie brauchen viel weniger Kapital. Das müssten Sie ja sonst alle selber investieren, was diese Komponenten Ihnen liefern. Sie sind viel schneller. Die Komponenten sind schon da. Wenn Sie das selber aufbauen, das dauert. Und Sie machen ja auch viel Fehler beim eigenen Aufbauen. Und natürlich ein höherer Grad an Professionalität. Auch wichtig. Also professionelle Leute sind wertvoll. Und natürlich, Sie haben den Kopf frei. Sie arbeiten nicht 8 Stunden am Tag in irgendeiner Halle und füllen da Fruchtsaft ab und machen, sondern Sie haben das Konzept und können gucken, was im Markt, welche neuen Säfte, welche neuen Gesundheitsthemen kommen auf, wie kann man da reagieren. Das Wichtigste an den Komponenten ist Professionalität. Da gibt es immer einen Satz, der heißt, Herr Faltin, ich kann mir Professionalität nicht leisten. Dann sage ich, na gut, dann probieren Sie es doch mal mit Unprofessionalität. Wird teurer, das sage ich Ihnen, das wird teurer. Also andersrum gesagt, Ihr Geschäftsmodell muss so viel abwerfen, dass es sich professionelle Komponenten leisten kann. Wenn es das nicht tut, ist Ihr Geschäftsmodell nicht ausgereift. Dann rate ich Ihnen ganz klar vom Gründen ab, nicht zu. Ihr Geschäftsmodell muss ermöglichen, dass Sie sich mit professionellen Leuten umgeben können, gerade weil Sie selber nicht professionell sind. Wenn Sie sagen, ich habe aber auf einem Gebiet viel Ahnung, dann können Sie eine der Komponenten selber machen. Ist ja okay. Aber Sie müssen entscheiden. Ich sage nur, denken Sie in Komponenten. Denken Sie in Gründen mit Komponenten. Nutzen Sie Arbeitsteilung und nutzen Sie die vorhandene Professionalität. Und noch einen Schritt weiter. Sie können natürlich sagen, alles, was hier sichtbar ist, nicht nur hier, sondern draußen, sind im Grunde genommen Komponenten. Sie können auch sagen, ich gehe mal ganz rückwärts, ich gehe in das Museum vom Hintereingang und sage, es gibt so viele Komponenten, vielleicht fällt mir was ein, wie ich diese Komponenten neu kombinieren kann. Das ist auch ein Weg zum Geschäftsmodell, sozusagen von hinten. Nicht, was könnte man machen und so, sondern mal, was gibt es denn an interessanten Komponenten und was kann ich daraus machen? Das ist das Beispiel. Der Steve Jobs hat nichts Neues erfunden. Der hat vorhandene technologische Komponenten genommen und hat gesagt, Mensch, aus denen kann ich was machen. Ein Smartphone. Smartphone ist, was gibt es denn alles an Technologie und was kann ich für ein neues Produkt daraus machen? Das war die Gründungsgeschichte des Handy. So, soweit. Es gibt ein Komponentenportal. Das haben wir mitgegründet, weil wir Komponenten so wichtig finden. Und ja, das war's. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was mitgegeben. Und ja, versuchen Sie, dass Sie das für Ihre Gründung nutzbar machen. Ich halte Ihnen die Daumen.